Einer Meldung der südkoreanischen Medien Newsis zufolge verurteilte am 23. März der südkoreanische Zentrale Landesgerichtshof Seoul den ehemaligen gemeinsamen Vertreter der Korea-Solidarität für selbstständige Wiedervereinigung und Demokratie in Südkorea wegen des Verdachts auf Verletzung des Sicherheitsgesetzes zur Zuchthausstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten. Er soll die TVIAK lobgepreist und den Abzug der US-Truppen aus Südkorea und die Wiedervereinigung in Form der Konföderation behauptet haben.